Ach, komm. Mal wieder das gleiche wie gestern, vorgestern, vorvorgestern und davor die Woche und immer. Einfach immer. Das hier ist nicht normal wie Redman-Style. Bin ich on stage, fress ich Rapper, nenn mich Pac-Man live. Warum ich so bin und ihr anders, ich bin endlos high. Wenn du mich frontest, frag ich bloß, wo deine Gang wohl bleibt. Ich seh zwar aus wie 7 Tage, nicht gepennt und nicht geduscht. Trotzdem seh ich besser aus als du, das ist Standard bei mir. Triff mich voll Ganja und Bier, wenn ich mit Ralle tagelang am weißen Strand lang schwarzier. Steht ihr Hanf neben dem Punker vom Sandmann-Spalier. Ich komm nicht in den Club und piss voll Dank an die Tür. So geht das 24-7, ich bang Beat und rappe, wenn ich nicht gerade frisch geklaute Handys verchecke. Nee, ohne Spaß, ich wär ein Homo ohne Gras. So ein Vogel, der nur bodenloses jodelt, wenn ich slice. Also hol mir besser was, sonst stech ich mich noch ab mit nem Küchenmesser. Dann bin ich genauso Fame wie Fuck. Dass es 7 Tage Shit ist, geht immer das Gleiche. Immer stoned, immer dope, immer tot wie ne Leiche. Immer rote Augen, doof rumlaufen, Stroh rumsaufen, kotzen müssen. Denn ich dafür sorgen, dass Psychosen eigentlich doch erwischen. So wurde das gestern gemacht, so wird's auch bleiben. Also Glas hoch und auf die nächsten kalten Zeiten, auf die nächsten tighten Alben, auf die nächsten Fallen und Feinde. Ich werd jeden Tag bestreiten, ob im Team oder alleine. Ich mach jeden Tag das Gleiche, jeden Tag nur Scheiß. Geh mit nem Huni in die Spiele und bin draußen wieder pleite. Ja, zu leben ist nichts Leichtes, vor allem nicht für Jay. Dieser Penner zieht das Pech an und nimmt jede Falle mit. Und sein Album wird ein Hit, mein Album wird ein Hit. In die Mülltonne, denn das, was ich schreib, ergibt nur Shit. Und ich scheiß drauf, ob ihr wisst, dass ich selten mal was Ernstes sag. Denn meine Texte wirken auf den Kreislauf wie ein Herz. Und dein Style ist circa so schwer wie ein Blatt Papier. Ich weiß, du hast nichts zu verbergen, nur die Berge vor der Tür. Du nennst die Berge dein Revier und die Ziegen Hirten Hood Brothers. Man nennt dich auch Lawine, weil du Spaß nur Schutt plapperst. Und da komm ich ins Spiel, mach vercrackte Bitches clean. Hippie Ökos, Mitch MCs können bei mir nicht entfliehen. Alles klar, ihr seid deutsche Verbrecher, ein Haufen Missgeburten. Ups, das war ein freudscher Versprecher. Dass es 7 Tage Shit ist, geht immer das Gleiche. Immer stoned, immer dope, immer tot wie ne Leiche. Immer rote Augen, doof rumlaufen. Auf den Stroh rumsaufen, kotzen müssen. Denn ich dafür sorgen, dass Psychosen eigentlich doch erwischen. So wurde das gestern gemacht, so wird's auch bleiben. Also Glas hoch und auf die nächsten kalten Zeiten, auf die nächsten tighten Alben, auf die nächsten Fallen und Feinde. Ich werd jeden Tag bestreiten, ob im Team oder alleine.